Ränkle. Und ja, ich, ganz knapp gesagt, also ich bin Mitherausgeber und Autor einer Zeitschrift namens Krisis, eine gesellschaftstheoretische Zeitschrift, die es schon über 30 Jahre gibt. Die meisten Texte sind auch im Netz frei zugänglich, fast alle. Krisis, ja, Krisis mit K. Okay. Krisis.org. Krisis.org, und da sind auch die allermeisten Texte frei zugänglich, weil wir das auch wollen, dass es zirkuliert. Der Workshop trägt den Titel Transformation des gesellschaftlichen Reichtums. Da sind zwei zentrale Begriffe drin. Erstens die Transformation, die Veränderung. Und natürlich der Begriff des Reichtums. Ich will anfangen mit dem Begriff des Reichtums, den zu erläutern. Und zwar nicht der Reichtum im Allgemeinen, sondern der Reichtum, wie er in der modernen kapitalistischen Gesellschaft vorkommt, existiert und damit aber auch im Denken präsent ist. Es gibt ja eine sehr verbreitete Kritik am Reichtumsbegriff der modernen Gesellschaft. Diese Kritik gibt es schon länger, ist jetzt wieder in den letzten Jahren sehr aktuell geworden im Rahmen der Wachstumskritik oder der Postwachstumsökonomie. Degrowth, gibt es ja verschiedene Namen, Décroissance, also diese Denkrichtung. Um es kurz zusammenzufassen, macht sich diese Kritik immer fest am sogenannten Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt BIP, BIP. Und die Kritik lautet, und zwar durchaus zu Recht, dass der Reichtum, der im Bruttoinlandsprodukt, in dieser Statistik des Bruttoinlandsprodukts wiedergegeben wird, ein sehr enger Reichtum, eine sehr enge Kategorie von Reichtum ist. Bruttoinlandsprodukt ist eine statistische Größe, die ausdrückt alle Waren und Dienstleistungen, knapp gesagt, in monetären Größen. Also alles, was an monetären Flüssen in einer Gesellschaft vorkommt, in einem Jahr, pro Jahr gemessen, oder pro Zeitabschnitt, das geht in dieses Bruttoinlandsprodukt ein. Damit ist auch schon ausgedrückt, dass alles andere, was nicht monetär ist, aus diesem Reichtumsbegriff ausgeschlossen ist. Also, persönliche Beziehungen, freiwillige Tätigkeiten, freie Tätigkeiten, der ganze Bereich der Care-Tätigkeiten, der sogenannten Hausarbeit und so weiter, der unentgeltlichen Hausarbeit, es gibt ja auch entlohnte Hausarbeit natürlich, alles das ist aus ein gutes Leben, ein angenehmes Lebensumfeld, schön gestaltete Städte, alles das kommt in diesem Reichtumsbegriff nicht vor. Insofern ist diese Kritik auch vollkommen richtig, ich würde Ihnen erstmal voll zustimmen. Es gibt aber ein Problem mit dieser Kritik. Diese Kritik greift deshalb zu kurz, weil sie in der Regel verlangt, dass das Bruttoinlandsprodukt anders definiert wird, neu definiert wird. Es wird also so getan, als sei das Problem eines der Definition. Also wie in dieser Gesellschaft Reichtum in der Statistik definiert wird. Soll das Problem sein. Und das greift zu kurz. Denn man kann sagen, dass die Größe Bruttoinlandsprodukt, BIP, drückt tatsächlich etwas aus über die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft. Also ist quasi ein statistischer Indikator, der, wenn auch zum Teil etwas verquer, aber doch widerspiegelt, wie diese Gesellschaft organisiert ist. Oder anders gesagt, oder genauer gesagt, welcher Reichtum in dieser Gesellschaft vorherrscht. Und damit komme ich zu der Frage, welcher Reichtum, welche Art von Reichtum ist das eigentlich? Damit werde ich mich jetzt etwas länger aufhalten, um deutlich zu machen, es ist nicht eine Frage der Definition. Wir können das Problem nicht lösen, indem wir eine neue Definition einführen, sondern das Problem lässt sich nur, der gesellschaftliche Reichtum lässt sich nur transformieren, verändern durch eine Veränderung, grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Struktur oder, man kann auch sagen, der gesellschaftlichen Beziehungsform. Was ist also jetzt der Reichtum in der modernen kapitalistischen Gesellschaft? Wie stellt er sich dar? Es gibt den berühmten Satz aus dem Anfang des Kapital von Karl Marx, vielleicht hat es der eine oder die andere gelesen, der ungefähr so lautet, der Reichtum in den kapitalistischen Gesellschaften stellt sich dar als eine ungeheure Ansammlung von Waren. Damit beginnt das Hauptwerk von Karl Marx, weil er fragt genau auch danach, was ist der Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft? Das ist der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt seiner ganzen Theorie. Das wird oft übersehen. Marx wird oft reduziert auf Klassenkampf, Verteilungskämpfe, Klassenherrschaft und so weiter. Aber das Zentrale an seiner Theorie ist genau die Frage nach dem gesellschaftlichen Reichtum. Schauen wir uns das also etwas näher an. Es ist offensichtlich, wenn Reichtum in der Gesellschaft definiert wird als Warenreichtum, also Dinge, Waren sind Dinge, die für den Verkauf produziert werden. Sie haben also einen Preis, der sich monetär dann auch in der Statistik darstellen lässt. Dahinter steht ein Wert, darauf komme ich noch. Aber erstmal lässt sich als monetäre Größe ausdrücken. Und Reichtum darüber zu definieren, ist offensichtlich eine Verengung. Was ausgeschlossen wird, ich habe es eben schon kurz angesprochen, alles, was sich nicht monetär ausdrücken lässt. Also das Zentrale ist eigentlich die Spaltung, die damit überhaupt erst gesetzt wird. Mit dem wahren Reichtum wird eine Spaltung gesetzt in Ware und Nicht-Wahr, in Geld monetärer Reichtum, nicht monetäre Restgröße. Ja, also alles, was nicht Ware ist, was nicht Geld ist, ist quasi eine Restgröße, das ist übrig. Das drückt sich auch in der Sprache aus. Also wenn wir zum Beispiel von Arbeit sprechen und damit in der Regel erstmal die Erwerbsarbeit meinen, dann ist der Gegenbegriff die Freizeit. Ja, die Freizeit ist die Zeit, die frei ist von Arbeit. Das heißt, die zentrale Größe ist die Arbeit und die definiert das andere als Nicht-Arbeit, ja, als Ausgeschlossenes. Oder man kann auch sagen, als etwas, das abgespalten wird. Das ist notwendig, also keine Gesellschaft kann existieren ohne persönliche Beziehungen, ohne Hausarbeit, ohne Care-Tätigkeiten und so weiter und so fort. Aber es kommt nicht vor in der kapitalistischen Reichtumsdefinition. Was damit verbunden ist, ist, dass diese Restgröße, um das so zu nennen, sich natürlich auch nicht unabhängig von der kapitalistischen Reichtumsproduktion entfalten kann. Ja? Also diese Restgröße ist immer quasi der Dominanz des wahren Reichtums ausgesetzt. Man kann das an vielen Beispielen festmachen, zum Beispiel, dass nicht kommerzielle Räume zunehmend kommerzialisiert werden. Ja? Dass man ganz simples Beispiel, dass es in den Städten kaum noch irgendwo Bänke gibt, wo ich mich einfach hinsetzen kann und gucken kann, ja, oder mich mit Menschen treffen kann. Alle Räume, um sich zu treffen, sind, oder fast alle, sind mittlerweile kommerzialisiert. Restaurants, Bars, irgendwo, man muss konsumieren. Die Räume, die übrig bleiben, sind oft sehr hässlich, laute Straßen, vergammelt. Und also daran sieht man die Wertigkeit. Ja, das ist ein Beispiel von vielen, vielen. Ja? Nehmen wir ein anderes Beispiel, sich um die eigenen Kinder kümmern oder auch um die Kinder von anderen. Findet in der kapitalistischen Gesellschaft in der Regel unter einem enormen Zeitdruck statt. Ja? Das ist die Restgröße, die übrig bleibt nach der Arbeit. Ich bin unter Stress, ich bin mit Gedanken bei der Arbeit. Dauernd klingelt das Handy, weil der Chef noch irgendetwas will. Und ich muss die Kinder auch noch in dieser Zeit auch noch darauf trimmen, dass sie in der Schule gut funktionieren, damit sie später auch einen guten Job kriegen, damit sie auch später Geld verdienen und so weiter. Also auch dieser Raum, der als Restgröße definiert ist, ist immer schon bezogen auf diese Produktion des Warenreichtums. Das ist erstmal ganz zentral. Also die Reichtum als Warenreichtum definiert, ist ein Herrschaftsverhältnis, ein versachlichtes Herrschaftsverhältnis. Es definiert nicht nur, was in der Gesellschaft als Reichtum gilt, sondern es definiert auch das, was als Restgröße definiert wird, als Abgespaltenes, als Ausgeschlossenes, dominiert es. Aber jetzt komme ich nochmal auf die innere Struktur dieses Warenreichtums selber. Das ist auch zentral. Also wir müssen verstehen, wie funktioniert diese Herrschaft, welchen Charakter hat diese Herrschaft. Die innere Struktur dieses Warenreichtums ist zunächst einmal ganz grundsätzlich eine Doppelstruktur. Sie ist durch eine Verdoppelung definiert. Die Ware, die einzelne Ware, fällt auseinander in zwei Seiten. Wir haben erstmal einen Gebrauchswert. Ja, also hier dieser Becher, der hat einen Gebrauchswert, ich kann daraus trinken. Ich kann vielleicht auch Wasser schöpfen, Blumen gießen, was auch immer. Also er hat einen bestimmten Gebrauchswert. Aber als Ware hat er einen Tauschwert. Das ist die andere Seite. Das heißt, dieser Becher, wenn er im Regal eines Supermarkts steht, hat einen bestimmten Preis. 50 Cent, 80 Cent, was auch immer. Dieser Preis drückt aus den Tauschwert. Und diese Verdoppelung zieht sich durch die gesamte Reichtumsproduktion hindurch. Sie drückt sich auch darin aus, dass unsere Arbeit, mit der wir diesen Becher herstellen, dieses Zelt herstellen oder was auch immer, ebenfalls auseinanderfällt in eine stoffliche Seite, ich stelle diesen Becher her, und eine wertförmige Seite. Ich stelle durch meine Arbeit einen bestimmten Wert her. Das ist eine ganz merkwürdige Kategorie, aber ich komme auch nochmal gleich drauf zurück. Wir können es vielleicht noch etwas mit noch zwei Begriffen etwas genauer fassen. Wir können in der kapitalistischen Reichtumsproduktion sprechen von einem Auseinanderfallen in stofflichen Reichtum und abstrakten Reichtum. Der stoffliche Reichtum ist diese Gebrauchswertseite. Der abstrakte Reichtum ist das, was sich ausdrückt als Wert, also als rein empirisch ausdrückt als monetäre Größe, was quantitativ ist und wo jeder Bezug zu dem Inhalt dieses Dings, was da produziert wurde, ausgelöscht ist. Also, wenn ich 80 Cent sage, dann kann das dieser Becher sein, dann kann das eine Packung Schießmunition sein, dann kann das ein Schokoladentörtchen sein, also es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Da ist eine Abstraktion vollzogen, vom Inhalt des Dings wird abgesehen, wird abstrahiert. Deswegen abstrakter Reichtum. Verdoppelung der Ware in Gebrauchswert und Tauschwert, Verdoppelung der Arbeit in abstrakte Stoff, also konkrete Arbeit, die stofflichen Reichtum herstellt, und abstrakte Arbeit, die abstrakten Reichtum herstellt. Das ist etwas sehr Spezifisches für die kapitalistische Gesellschaft. Wichtig ist dabei aber, dass der Zweck der Produktion in der kapitalistischen Gesellschaft ist ja nicht die Herstellung von Gebrauchsgütern, von Gebrauchswert, sondern der Zweck ist die Vermehrung oder Akkumulation oder Anhäufung von Kapital. Das heißt, es muss permanent aus Geld mehr Geld gemacht werden, also empirisch ausgedrückt, einfacher ausgedrückt. Aus Geld muss mehr Geld werden und die Waren, die hergestellt werden, die Dinge für den Verkauf sind ein Mittel dazu. Also sie sind nicht der Zweck der ganzen Angelegenheit, sondern ein Mittel. Und darin drücken sich verschiedene Dinge aus, nämlich zunächst einmal die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt. Also wenn sich etwas verkaufen lässt, dann wird das auch hergestellt, egal ob es schädlich ist oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, es wird hergestellt, weil es sich verkaufen lässt. Das Argument ist nicht der Inhalt, sondern die Verkäuflichkeit. Verkäuflichkeit zum Zweck der Kapitalakkumulation, also der Geldvermehrung. Zweitens ist damit auch verbunden eine Gleichgültigkeit gegenüber den Bedingungen der Produktion. Also ob jetzt die Gesundheit der Menschen geschädigt wird in der Produktion, wie jetzt im Extremfall in den Textilfabriken in Bangladesch, aber eigentlich passiert es überall, aber da sind halt die Extremfälle, die auffallen, die dann ab und zu mal ins allgemeine Bewusstsein rücken. Ob die Gesundheit der Menschen geschädigt wird, ob Menschen zu Tode kommen in der Produktion, ob die natürlichen Lebensbedingungen zerstört werden und so weiter und so fort. Diese Fragen tauchen nicht auf in der Warenproduktion, es sei denn, sie werden als Gesetz oder als irgendwelche Regelung von außen herangetragen an die Unternehmen, auch an die einzelnen Produzenten. Das taucht nicht auf, das heißt, hier ist auch eine grundsätzliche Gleichgültigkeit nicht gegenüber dem Inhalt der Produktion, sondern auch gegenüber den Bedingungen und Rahmenbedingungen der Produktion. Und was ganz zentral ist, weil wir, damit komme ich zu dieser Frage des Wachstums zurück, in diesem Selbstzweck der Geldvermehrung, also es werden Waren produziert, es wird Geld investiert, um Waren zu produzieren, diese Waren werden verkauft, damit aus diesem Geld mehr Geld wird. Das ist ja eine unendliche Schleife. Ja, es gibt eigentlich immer nur ein Mehr als Ziel. Ja, es gibt, wenn ich Dinge herstelle für den Gebrauch, wenn eine Gesellschaft Dinge herstellt für den Gebrauch, ist irgendwann oder kann irgendwann mal eine Grenze erreicht sein oder es wird eine Grenze definiert, dass gesagt wird, jetzt brauchen wir nicht noch mehr Fernseher oder nicht noch mehr oder nicht noch mal ein neues Mobiltelefon und so weiter. Also das lässt sich dann quasi festlegen, aber bei einer Produktion, die darauf ausgerichtet ist, aus Geld mehr Geld zu machen, gibt es dieses Kriterium nicht. Es gibt immer nur das Kriterium der permanenten Vermehrung. Also, was als Wachstumszwang erscheint und was von allen vertreten wird, von allen Parteien, von fast jedem in der bürgerlichen Gesellschaft, das Bruttoinlandsprodukt muss wachsen. Ja? Wieder 2% mehr, wieder 1,4% mehr und Konkurrenz, die Chinesen schaffen 8%. Dieser Wachstumszwang ist angelegt in der Struktur der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion, also dass aus Geld mehr Geld werden muss und dass die Waren, die hergestellt werden, nur ein Mittel für diesen Zweck sind. Dazu kommt jetzt noch etwas anderes. Es ist also nicht nur dieser Wachstumszwang als solcher, sondern dieser Wachstumszwang trägt in sich auch nochmal einen Moment der Beschleunigung. Woher kommt diese Beschleunigung? Sie kommt daher, dass die Produktion von Waren ja immer in der Konkurrenz mit anderen stattfindet. Es gibt immer viele einzelne Unternehmen und einzelne Personen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Damit verbunden ist der Zwang, immer produktiver zu sein als der andere oder als die andere. Wenn aber die Produktivität erhöht wird, was heißt das erstmal? Das heißt erstmal, dass mehr Waren oder mehr Dinge in einer kürzeren Zeit hergestellt werden können. So, jetzt könnte man sagen, na wunderbar, also eine Gesellschaft, die frei entscheidet über die Produktion, könnte dann sagen, na wunderbar, wenn wir jetzt in der halben Zeit die gleiche Anzahl an Dingen herstellen wollen, können, dann naja, arbeiten wir halt einfach alle nur noch die Hälfte der Zeit. Ich verwende jetzt einfach mal diese eingeführten Begriffe. Arbeiten wir halt nur die Hälfte der Zeit. Genau das ist aber unter kapitalistischen Bedingungen nicht möglich. Warum? Weil es dem Selbstzweck dieser Geldvermehrung widerspricht. Wenn weniger gearbeitet wird, wird auch weniger Wert produziert. Das heißt, dieser Vermehrungsprozess, dieser Akkumulationsprozess von Kapital kommt ins Stocken oder gerät in die Krise. Also, was ist die Lösung? Erstmal grundsätzlich, wenn die doppelte Anzahl an Dingen in der gleichen Zeit wie vorher hergestellt werden kann, dann muss eben doppelt so viel produziert werden. Ja, also dann wird eben nicht nur ein Auto hergestellt, was vorher in 20 Stunden montiert wurde. Jetzt kann das Auto in 10 Stunden montiert werden. Nein, es werden dann zwei Autos hergestellt, damit wieder 20 Stunden verausgabt werden. Das heißt, und damit ist dieser Wert, dieser abstrakte Reichtum eigentlich noch gar nicht gewachsen, weil es wird, vorher wurden 20 Stunden verausgabt an Arbeitskraft, jetzt wieder. Ja, also es ist quasi eine Stagnation, ökonomisch gesehen, gemessen im Bruttoinlandsprodukt, aber die Anzahl an Autos hat sich verdoppelt. Ja, das einzelne Auto ist jetzt weniger wert, es ist weniger Zeit, drückt sich weniger Zeit in ihm aus. Und es wird trotzdem, aber es werden doppelt so viele Autos hergestellt wie vorher. Das kann man auch statistisch ablesen. Wir können, ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, das zu zeigen, aber man kann sehr schön zeigen, dass allein in den letzten 30, 40 Jahren der Ausstoß meinetwegen an Stahl oder auch an Autos, also an Autos, um mal ein Beispiel zu bringen, sich vervierfacht hat weltweit, aber genauso viele Menschen arbeiten in der Autoproduktion wie vorher. Das heißt, rein kapitalistisch gesehen, vom kapitalistischen Reichtumsbegriff her, hat sich da wenig getan. Da wird genauso viel abstrakter Reichtum hergestellt wie vorher. Aber es sind viermal so viele Autos produziert worden. Aber es werden viermal so viele Autos produziert im Jahr, die rumfahren, die Ressourcen verschleudern, die das Klima kaputt machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben nicht nur, gleich nur den Satz zu Ende, wir haben nicht nur einen Wachstumszwang an sich, ja, aus Geld mehr Geld zu machen, sondern dieser Wachstumszwang drückt sich in einer exponentiellen Verschleiß von natürlichen Ressourcen aus und natürlich auch von Veränderungen, also was weiß ich, unbewohnbar machen der Städte durch den Autoverkehr, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja, also Zuschütten der Welt mit Dingen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Meine Frage ist, ob, wenn ich vier Autos statt nur einem Auto produziere, ob sich dann nicht auch der abstrakte Reichtum vervierfacht? Weil du meinst, der bleibt gleich, unter der Voraussetzung, dass die Zeit für die Herstellung dieser vier Autos die gleiche ist wie vorher für das eine Auto. Warum? Das habe ich jetzt noch nie erläutert. Ja? Also ich habe jetzt einen sehr großen Bogen geschlagen. Wenn ich von dem Tauschwert spreche oder von dem Wert der Ware, dann ist das eine gesellschaftliche Größe. Und diese gesellschaftliche Größe, die wird definiert darüber, dass es einen allgemeinen Maßstab gibt. Also es gibt einen allgemeinen Maßstab, der gültig ist und nach dem sich alle richten müssen, die in irgendeinem Sektor arbeiten. Dieser Maßstab verschiebt sich aber ständig. Also es wird immer produktiver. Ja? Und die Beziehung, also was drückt dieser Wert aus? Der Wert drückt erstmal aus eine Beziehung zwischen Menschen. Also ich stelle meine Beziehung, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, also es ist kein äußerliches Verhältnis. Man sagt, ja, das Kapitalverhältnis sind irgendwelche Herrschaften von Klassen und die drücken das den Menschen auf. Natürlich gibt es Herrschaftsverhältnisse, ist ja gar keine Frage, aber das Grundprinzip ist erstmal einer Beziehungsform zwischen Menschen, zwischen uns allen. Wir treten miteinander in Beziehung darüber, dass wir Dinge herstellen. Wir treten in den gesellschaftlichen Zusammenhang ein als vereinzelte Einzelne, als isolierte Produzenten und Produzentinnen. Und wir stellen unseren gesellschaftlichen Zusammenhang darüber her, und das ist was paradox ist, dass wir unsere privaten Interessen verfolgen. Ja, also, und das gilt für jeden und für jede, also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für jeden und jede, die ihre Arbeitskraft verkauft, gilt das ja genauso. Also ich muss schauen, dass ich meine Arbeitskraft möglichst lukrativ verkaufe. Und indem ich das tue, halte ich die gesellschaftliche Maschine am Laufen und setze mich mit anderen über meine Arbeit in Beziehung. Ja, das ist eigentlich was Paradoxes. Also die Arbeit ist nicht nur einfach Produktionstätigkeit, also es werden Dinge hergestellt und die werden in irgendeiner Weise genutzt, genutzt, sondern die Arbeit bekommt in der kapitalistischen Gesellschaft eine ganz bestimmte Funktion, nämlich die Beziehung zwischen Menschen herzustellen und zwischen dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Ich hole ein bisschen aus, ja, dann kommt dann gleich auch die Frage nochmal zurück mit dem Wert. Und eigentlich ist das schon der Wert. Ja? Der Wert ist nicht irgendwie eine was Überhistorisches, was immer existiert und was man sagt, das haftet den Dingen an, ja, sondern das ergibt sich aus dieser merkwürdigen gesellschaftlichen Beziehung. Wir kommunizieren nicht direkt darüber, was wir herstellen wollen, wie wir unsere Gesellschaft organisieren wollen, sondern wir kommunizieren in Anführungsstrichen, indem wir uns unsere Arbeitskraft verkaufen oder indem wir irgendwelche Dinge herstellen, also Arbeitsprodukte herstellen, die dann miteinander in Beziehung gesetzt werden. Daraus ergibt sich ein versachlichter Zusammenhang. Unsere eigenen Beziehungen treten uns als Sachzwänge gegenüber. Ja, also Marx spricht da vom Fetischismus der Ware, vom Fetischismus der Warenproduktion, im Sinne von, es sind die Dinge, die über die Menschen herrschen, aber diese Dinge sind nicht von irgendjemandem erfunden oder von irgendeiner äußerlichen Macht in die Welt gesetzt, sondern die werden durch unsere eigenen Beziehungen, durch die Art und Weise, wie unsere Beziehung organisiert ist, welche Form unsere Beziehung hat, genauer gesagt, werden diese Dinge, unsere eigenen Beziehungen treten uns als Dinge gegenüber, so muss man es eigentlich sagen. Und weil das so ist, weil das quasi verdinglicht ist, indem also die Arbeit meine Beziehung zu anderen herstellt, gewinnt diese Arbeit auch eine Eigenmacht über uns. Und dann ist ja die Frage, was heißt das eigentlich, die Arbeit stellt die Beziehung her? Ja, also ich könnte mir ja sagen, naja, ich arbeite 5 Stunden und du arbeitest 5 Stunden und dann ist das, dann haben also beide die gleiche Zeit verausgabt. Und damit ist quasi der gesellschaftliche Zusammenhang hergestellt werden würde, ne? Wenn das alle für alle gilt. So ist es aber nicht. Sondern es wird ja gemessen, ob diese 5 Stunden auch produktiv verausgabt wurden. Ob sie dem allgemeinen Leistungsstandard entsprechen. Ja? Wenn jemand eben, sagen wir mal, einen Tisch zimmert, ja, und braucht dafür 20 Stunden und ein anderer braucht aber dafür 10 Stunden und das ist allgemein üblich, dass es 10 Stunden braucht, dann wird derjenige oder diejenige, die 20 Stunden benötigt hat, nicht für 20 Stunden entlohnt, sondern nur für die 10 Stunden. Wenn man sagt, naja, hätte man ganz platt auf dem Markt gesprochen, warum soll ich dem jetzt 20 Stunden dafür zahlen, wenn der andere es mir für 10 Stunden macht? Ja, also ich meine, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, aber eigentlich ist es genau dieses Prinzip, ja, dass gemessen wird nicht die konkrete Stundenzahl, die jemand verwendet hat, sondern die Stundenzahl, die gesellschaftlich üblich ist. Also Marx spricht vom gesellschaftlich notwendigen, von der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit oder auch der gesellschaftlichen Arbeitsstunde. Und diese Arbeitsstunde definiert den Wert. Ja, definiert den Wert. Und das ist ja genau auch das, was diesen Druck ausübt. Ich kann nicht einfach so arbeiten, wie es meinem Rhythmus entspricht. Ich meine, ich kann es schon machen, ja? Aber dann bekomme ich halt wenig Geld dafür. Ja, also ich muss mich quasi dieser Norm permanent unterwerfen, überall. Ja, das gilt für die Unternehmen als solche und es gilt für die einzelnen Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten oder die auch als Selbstständige arbeiten, sind ständig unter diesem Zwang, sich der allgemeinen gesellschaftlichen Norm zu unterwerfen. Die setzt den Maßstab. Und wenn sich jetzt dieser Maßstab verschiebt, ja, wenn eben, und das ist ja auch real so, also wir haben in den letzten 40 Jahren, 30, 40 Jahren mindestens eine Vervierfachung oder Verfünffachung der stofflichen Produktivität gehabt durch die ganze Durchsetzung der Mikroelektronik, Automatisierung und so weiter und so fort. Das heißt, Dinge, die früher in 5 Stunden hergestellt wurden, werden heute in 1 Stunde hergestellt. gesellschaftlich, am gesellschaftlichen Maßstab gemessen, stellt diese eine Stunde aber immer nur eine Stunde Wert dar. Ja? Das heißt, der Wert ist geschrumpft. Früher waren es 5 Stunden, die Produktivität ist hier erhöht, jetzt bleibt nur noch eine Stunde als gesellschaftlicher Wertausdruck übrig. Die Logik in der kapitalistischen Produktion besteht dann aber eben darin zu sagen, ja gut, dann müssen eben 5-mal so viele Dinge hergestellt werden. 5-mal so viele Autos, 5-mal so viele Textilien, 5-mal so viele Smartphones und so weiter. Was ich, glaube ich, nicht daran verstehe, ist, also ich verstehe total, was du sagst, wenn also ich als Arbeiterin sozusagen in der gleichen Zeit wie vor 10 Jahren jetzt 5 statt nur einem Auto herstelle, bekomme ich trotzdem den gleichen Lohn. Mhm. Das verstehe ich total. Und trotzdem werden ja 5 Autos verkauft und haben eben dementsprechend auch einen Tauschwert auf dem Markt und führen dadurch zu Mehrwert für die Produzenten, richtig? Der Preis des Autos sinkt ja. Ist das so? Ja, tendenziell schon. Also wir können es beobachten. Was war die Antwort hier? Dass der Tauschwert sinkt ja, wenn weniger Arbeitszeit investiert wird. Das ist richtig. Also wir können es gerade an elektronischen Geräten, lässt sich das ja sehr schön beobachten, wie da die Preise in den Keller gefallen sind. Ne? Am Anfang waren die irrsinnig teuer, so ein einfacher Computer, und heute kostet fast gar nichts mehr. Ja? Also, und das ist bei Autos auch der Fall. Autos sind zwar teurer geworden im Preis, man kann nicht einfach nur auf den Preis gucken, aber Autos sind ungeheuer viel komplexer geworden als früher. Also da steckt ja ganz viel Technik drin, die es früher noch gar nicht gab. Insofern gibt es da schon auch eine gewissermaßen eine Wertsteigerung des Autos im Sinne von, es muss mehr Arbeit in ein Auto reingesteckt werden, relativ als vor 40 Jahren. Diese Arbeit wurde zwar rationalisiert, aber es ist trotzdem immer noch sehr viel Arbeit, die benötigt wird, um dieses komplexer gewordene Produkt herzustellen. Kann man auch statistisch schon zeigen, dass es da entsprechende Preisdruck gibt. Der Preis ist nicht immer gleich zu setzen mit dem Wert, weil das ist alles schon ein sehr kompliziertes Verhältnis, wie sich dann der Wert nachher am Markt ausdrückt und so. Also, aber von der Tendenz her, dass Preise fallen, nehmen wir Textilien zum Beispiel. Ne? Textilien sind ja heute wirklich ein Pfennigprodukt, ein Centprodukt quasi. Ne? Kommt des Reichtums drin, als ist in ihr angelegt, und gleichzeitig eben auch diese Potenzierung des Wachstums in Bezug auf den stofflichen Reichtum. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Bezug auf die Postwachstumsökonomie oder die Wachstumskritik. In dieser Kritik, die erstmal vom Ansatz her, wie ich für völlig berechtigt halte, steckt immer eine Verwechslung drin von stofflichem Reichtum und abstraktem Reichtum. Also in der Regel wird nur geschaut auf den Ressourcenverschleiß. Das ist auch zu kritisieren, aber es wird nicht der Zusammenhang zwischen diesem abstrakten Reichtum und dem Zwang, der in ihm steckt, und der stofflichen Reichtumsproduktion thematisiert. Und wenn wir dann nur auf den stofflichen Reichtum gucken, aber davon absehen, dass der ja diesen Zwang, dass dieser Wachstumszwang von aus der Sphäre des abstrakten Reichtums kommt, dann kommen wir sehr schnell zu Lösungen wie, naja gut, da müssen eben alle etwas kürzer treten. Und das ist quasi die Lösung. Also, und wir wollen aber, wir kommen gar nicht auf die Frage, was steckt eigentlich dahinter, nämlich die Warenproduktion. Aber steckt nicht der Wachstumszwang so durch demografischen Wandel und so auch in anderen Subsystemen der Gesellschaft, so im Rentensystem und im Gesundheitssystem? Also es ist ja auch irgendwie in der Politik verankert und nicht nur so von außen. Oder? Ja, aber das ganze System hängt ja an der Produktion von Waren und der Produktion von Wert. Das heißt, auch die Politik auch ein Staat muss daran interessiert sein, dass dieser Wachstum weitergeht, weil darüber ja wiederum, es wird ja Wert abgeschöpft, der umgeleitet wird in Rentensysteme, Sozialsysteme, Infrastruktur und so weiter. Also da ist natürlich, und dann gibt es wieder Eigeninteressen dieser Systeme, die das dann auch wieder politisch vertreten. Also das ist erstmal natürlich, was ich jetzt sage, erkläre es die Grundstruktur. Wie sich es dann gesellschaftlich darstellt, wird es dann natürlich unendlich viel komplexer. Das heißt, diese Systeme sind dann auch untereinander wieder in Beziehungen oder üben aufeinander Druck aus, so dass das auch nicht einfach so einfach ist, politisch zu sagen, so und jetzt hören wir auf mit dem Wachstum. Ja? Weil die Staatlichkeit, die moderne Staatlichkeit, die ganzen Systeme, also alles hängt an der Geldproduktion, also an der Vermehrung des Geldes. Und damit eben unterliegt auch die Politik genau diesen Sachzwängen. Sie nennen es ja immer Sachzwänge. Ja? Diese Sachzwänge sind in Wirklichkeit Zwänge, die aus der Struktur der kapitalistischen Produktionsweise resultieren. Sachzwänge klingt immer so, als wäre das was Überhistorisches und würde das immer gelten, was natürlich ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist was Spezifisches für diese Struktur der Gesellschaft. Du hast ja gemeint, dass man sich das ein bisschen zu einfach macht, wenn man sagt, okay, dann müssen wir ein bisschen kürzer denken. Mhm. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, warum du das, wenn das nicht so für die Lösung hältst? Ich komme gleich nochmal drauf zurück, weil ich komme jetzt auch schon langsam zum Schluss. Mhm. Und da wollte ich auch diese Frage nochmal hinladen. Da können wir dann auch gerne nochmal drüber diskutieren. Mhm. Also was heißt das nun alles für die Frage der Transformation des gesellschaftlichen Reichtums? Ganz wichtig ist, das immer im Auge zu behalten, dass wir hier nicht von einem äußerlichen Herrschaftssystem sprechen, sondern von einer gesellschaftlichen Beziehungsform. Und die sie ausdrückt als Warenproduktion. Das heißt, Transformation des gesellschaftlichen Reichtums, Veränderung dieses, also die Transformation im Sinne von Aufhebung dieser Verengung, Aufhebung dieser Dominanz, Aufhebung überhaupt dieser Sphärenspaltung, das ist eigentlich das Zentrale, das Aufhebung dieser Spaltung in monetäre Sphäre, also Wertproduktion, abstrakter Reichtum und dann die Restgröße, diese Aufhebung dieser Sphärentrennung setzt voraus Aufhebung der Warenproduktion. Und zwar nicht nur Aufhebung des Tauschs, wie es oft gedacht wird, so im Sinne von, naja, das sind dann, oder Geldreformen, ja, also von wegen, jetzt muss eben das Geld anders eingesetzt werden. Es gibt ja viele Vorstellungen, dass das Geld nur eingesetzt werden soll als Tauschmittel, ja, statt als Mittel zur Vermehrung des Reichtums. Diese Vorstellungen sind falsch, weil sie setzen im Grunde diese Beziehungsform voraus. Die Beziehungsform, dass wir als vereinzelte Einzelne in die Gesellschaft eintreten, also überhaupt als vereinzelte Einzelne unter Verfolgung unserer partikularen Interessen Gesellschaft überhaupt erst herstellen. Das ist diese grundlegende Beziehungsform. Die ist auch da, wenn wir sagen, hypothetisch, weil in der Praxis lässt sich das eh nicht verwirklichen, hypothetisch, wenn wir nur sagen, ja, wir wollen nur noch tauschen miteinander. Es gibt keine allgemeine Tauschgesellschaft, die nicht kapitalistisch ist. Das kann gar nicht existieren, weil das Grundelement der allgemeinen Warenproduktion ist letztlich der Verkauf der eigenen Arbeitskraft. Das ist die Ware, die am häufigsten verkauft wird. Und das ist die Ware, über die die allermeisten Menschen verfügen und nur über sie oder fast nur über sie. Und indem ich meine Arbeitskraft verkaufe, die Arbeitskraft wird ja nur verkauft im Sinne der Vermehrung von Kapital. Das heißt, es kann keine allgemeine Tauschgesellschaft geben, die nicht kapitalistisch ist. Das ist eine Illusion. Und dahinter steht aber auch, wenn ich diese Illusion mir für realistisch halte, setze ich eigentlich voraus, dass ich aufrechterhalten will, die grundlegende Beziehungsform der Aufspaltung der Gesellschaften vereinzelter Einzelne, die über Sachen miteinander in Beziehung treten, über den Tausch. Ja, also auch da ist ja genau diese versachlichte Beziehung in keiner Weise aufgehoben. Ich mache mir nur Illusionen darüber, wie ich diese versachlichte Beziehung etwas anders organisieren könnte. Das geht nicht. In der Aufspaltung der Gesellschaft in vereinzelte Einzelne ist die Versachlichung angelegt und sind alle diese Zwänge angelegt, die ich eben so kurz skizziert habe. Das heißt dann aber auch, Transformation des gesellschaftlichen Reichtums ist radikaler zu denken. Ich kann jetzt hier und will jetzt hier auch gar keine Blaupause, man kann keine Blaupause für so eine Gesellschaft machen, ich kann auch keine Strategie zur Transformation hier vorstellen, sondern nur ganz kurz zum Schluss so ein paar allgemeine Grundsätze benennen, die sich aus der Kritik ergeben. Ja, aus der Kritik an der Warenproduktion ergeben sich auch gewissermaßen Prinzipien, Grundsätze, die darauf hinweisen, wie könnte oder müsste eine andere Gesellschaft aussehen. Und da ist noch nichts über den Weg gesagt, wie wir da hinkommen. Das ist nochmal eine eigene Frage, die kann ich jetzt hier nicht behandeln, das ist ein eigenes Thema. Zunächst mal grundsätzlich ist es eine Frage, zentral ist die Aufhebung dieser Beziehungsform der vereinzelten Einzelnen, die überhaupt ihre Gesellschaft über Partikularinteressen herstellen. Positiv gesprochen, Vergesellschaftung müsste vermittelt werden, über die verschiedensten Formen von Commons, um dieses Wort mal aufzugreifen. Also das heißt, die Einzelnen treten nicht als Einzelne in die Gesellschaft ein, sondern immer schon in Commons, in Zusammenhängen, in denen kooperiert wird, um gemeinsame Güter herzustellen. Und diese Commons müssen wiederum untereinander miteinander in Beziehung treten. Das sage ich jetzt sehr allgemein. Da gibt es ja auch noch Workshops zu. Der Stefan Meretz macht da was zu. Der Simon Sütterli, glaube ich, macht da was zu. Und ich weiß nicht, macht ihr auch was zu Commons oder macht, glaube ich, was zu allgemeinen Kritik am Kapitalismus? Da gibt es auch noch weitere Workshops, die unter dem Stichwort Wertkritik oder Commons laufen, wenn ihr im Programm schauen wollt. Also vermittelt Gesellschaftung vermittelt über Commons. Grundprinzip ist dann die Kooperation und nicht die Konkurrenz. Also die Ausspaltung der Gesellschaft und vereinzelt der Einzelnen setzt gleichzeitig als Grundprinzip der Vergesellschaftung die Konkurrenz. Zwar gibt es keine Konkurrenz ohne Kooperation, also in jeder Firma, in jeder Gruppe, wird irgendwie kooperiert, in jeder Behörde, und trotzdem ist dem unterlegt immer die Konkurrenz. Das ist immer so ein Paradox, auch in Firmen meinetwegen, wo verlangt wird, ihr sollt miteinander kooperieren, aber jeder weiß natürlich, wenn ich besser bin als der andere, kriege ich den besseren Posten, kriege ich die bessere Bezahlung und so weiter und so weiter. Das heißt, die Konkurrenz ist immer schon da. Eine nicht warenförmige Gesellschaft wäre die Kooperation das Grundprinzip, und das setzt eben voraus die Vergesellschaftung über Commons. Damit ist aber auch zugleich gesagt, dass diese Aufspaltung in Ware, Nicht-Ware, Wert und Nicht-Wert, Arbeit und Nicht-Arbeit aufgehoben ist, weil die Vermittlung, also es steht nicht mehr zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, steht als Vermittlung nicht mehr die Produktionstätigkeit, die Arbeit. Ja, also das ist heute in der kapitalistischen Gesellschaft das Zentrum. Warum kreist die kapitalistische Gesellschaft um die Produktion? Warum kreist sie um die Arbeit? Weil es das Vergesellschaftungsprinzip ist, die Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten. In einer Gesellschaft, in der die Menschen nicht als vereinzelte einzelne Konkurrenten, Partikularinteressen verfolgende Individuen eintreten, sondern als Individuen, die von vornherein in einen Kooperationszusammenhang eintreten, ist die Produktion nicht mehr das Zentrum der Gesellschaft. Ja, die Produktion ist ein Sektor unter anderem, oder die verschiedenen Formen von Produktionen, es gibt dann auch diese, kann man dann nicht mehr so genau abgrenzen, landwirtschaftliche Produktion, industrielle Produktion, Tätigkeiten im Haushalt, Kehrtätigkeiten, also alle diese Tätigkeiten hätten im Prinzip oder müssten haben, das ist schon von der Struktur her erstmal die gleiche Wertigkeit, die gleiche Bedeutung, und wären eingebunden in ein Geflecht von Kooperation und Kommunikation. Also das setzt natürlich voraus, dass bewusst kommuniziert wird über die Art und Weise, wie Gesellschaft gestaltet wird. Heute wird zwar zum Teil, ja, es wird natürlich auch heute kommuniziert, wie sollte Gesellschaft sein, aber es ist immer schon vorausgesetzt, als Folie, vor der wir diskutieren, dass wir eine warenförmige Gesellschaft sind. Und das heißt, es wird eigentlich immer nur diskutiert, wie können wir diese Zwänge irgendwie anders steuern. Ja, nicht, wie können wir sie abschaffen, sondern wie können wir sie anders steuern. Das ist das, was kommuniziert wird in Politik heutzutage. Kommunikation in einer Gesellschaft, die von vornherein auf Kooperation ausgelegt ist, hätte einen ganz anderen Stellenwert. Und, das dann zum Abschluss, damit wäre auch die Verengung des Reichtumsbegriffs aufgehoben. Das heißt, der Reichtum wäre eben nicht mehr verengt auf die Frage, was drückt sich monetär aus in einer bestimmten Summe von Waren, sondern Reichtum wäre sehr umfassend. Beziehungsreichtum, Reichtum an Zeit, Reichtum an, an einer Umwelt, an einer Lebenswelt, die ein gutes Leben ermöglicht. Also alles dieses, was heute ausgeschlossen ist aus dem Reichtumsbegriff, wäre in einem solchen Reichtumsbegriff dann enthalten. Vielleicht braucht so eine Gesellschaft gar keinen Begriff des Reichtums mehr. Ja, das ist jetzt quasi ein Hilfsbegriff, wir übertragen das dann, weil es dann so selbstverständlich ist, dass es einfach das gesellschaftliche Leben ist. Aber es wäre eine Transformation des gesellschaftlichen Reichtums, würde genau das bedeuten. Aufbrechen dieser Beziehungsform, die der wahren Produktion zugrunde liegt. Oder die Produktthematik einsortieren würde. Kannst du mit der Frage was anfangen? Ja. Ich habe es eben schon angedeutet, also ich sehe es, dass das Grundproblem in der Degrowth-Bewegung oder in dem Degrowth-Diskurs ist, dass nicht unterschieden wird, also dass die Produktionsweise eigentlich nicht thematisiert wird. Es wird ständig vermengt miteinander die Kritik an bestimmten Erscheinungsformen der Warenproduktion, wird aber dann doch immer wieder bezogen auf stofflichen Reichtum oder zurückgeführt zum Beispiel auf Geld, dass gesagt wird, ja, das Geld ist Wachstumstreiber. Ja. Das heißt, da ist einfach eine ungeheure Unklarheit über die Struktur der Gesellschaft. Und was dann als Transformationsperspektive rauskommt, ist eben auch verkürzt und zum Teil äußerst problematisch. Also wenn dann gesagt wird, ja, wir müssen zum Beispiel, der Nico Pech sagt dann zum Beispiel, ja, dann muss eben für jeden ein Kontingent an CO2-Verbrauch festgelegt werden von 2,5 Tonnen oder irgendwie sowas ungefähr, sagt er. Und naja, und das kann man untereinander handeln auch noch. Ja? Also da ist, der denkt voll in den Kategorien der Warenlogik, ja. Also die Einzelnen verfolgen ihre Interessen und schauen irgendwie, dass sie zurechtkommen und handeln dann auch noch untereinander gesellschaftlich. Ich meine, das abgesehen davon, dass das eine irre Vorstellung ist, weil das überhaupt nicht funktioniert. Das funktioniert auch bei diesen Unternehmen, bei diesen, wie heißt es da? Emissionshandel. Bitte? Emissionshandel, ja, das funktioniert ja überhaupt nicht, kann auch gar nicht funktionieren. Das ist ja eine reine Illusion, eine reine Fassade, um zu sagen, wir tun hier was fürs Klima. Also er setzt diese Struktur voll voraus und er verwechselt dann auch, und das gilt nicht nur für ihn, sondern für viele andere auch, verwechselt dann auch stofflichen und abstrakten Reichtum und sagt, naja, es wird einfach zu viel produziert. Also müssen wir einfach nur noch, was weiß ich, ein Drittel produzieren von dem, was da ist. Und das geht eigentlich schon wieder in der Richtung von so einem Spardiskurs. Ja? Also alle müssen sich beschränken. Ja? Ich erhalte die Struktur aufrecht der Warenproduktion, in der jeder Einzelne und jeder Einzelne ihre Interessen verfolgt, aber sie sollen sich beschränken. Das ist letztlich was sehr Autoritäres. Du hast eben gesagt, du kannst jetzt und willst gar nicht eine Blaupause geben. Ja. Glaube ich auch nicht, dass das in dem Rahmen möglich ist. Aber trotzdem würde mich interessieren, was sind denn Ansätze oder Beispiele guter Praxis, die aus deiner Sicht sinnvoll sind? Naja, ich hatte die Commons erwähnt. Ja. Also, ich meine, ich will jetzt ja nicht sagen, es ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff, da verbirgt sich ganz viel dahinter und das wird auch sehr gehypt. Und das will ich jetzt gar nicht sagen, alles, was sich Common nennt, ist gut. Ja. Da gibt es auch sehr schräge Sachen dabei, finde ich. Also zum Beispiel, wenn gesagt wird, Commons sind auch, das Geld ist ein Common und wir müssen das irgendwie hegen und pflegen und für den Tausch verwenden. Also gibt es alle möglichen schrägen Sachen. Aber im Prinzip erstmal dieser Grundgedanke, sich zusammentun, etwas gemeinschaftlich herstellen oder organisieren, gesellschaftliche Tätigkeit muss ja nicht Produktion sein. Erstmal, das ist erstmal ein Grundprinzip. Aber als individuelles Projekt lässt sich das gleichzeitig ja auch nicht, also das führt nicht zu einer gesellschaftlichen Transformation, sondern da gehört eine Politisierung dazu. Das heißt, diese Perspektive einer Transformation, aber ausgehend von Commons, das sehe ich erstmal durchaus angelegt in der Diskussion, das wird ja auch thematisiert. Eigentlich überall da, wo dieses Prinzip der Konkurrenz und der Vereinzelung durchbrochen wird, hast du Ansätze. Wenn jetzt mal dafür sorgt, dass Menschen, die hier ins Land gekommen sind und ausgewiesen werden sollen, vor der Abschiebung geschützt werden. Ja? Also zum Beispiel, ja? Auch das ist eine Form von, ich durchbreche dieses Prinzip der Konkurrenz, von wegen, hier gehört nur her, wer irgendwie Aufenthaltserlaubnis hat oder deutsche Staatsangehörigkeit hat oder sowas. Auch da durchbrechen das Prinzip. Also eigentlich überall da, wo dieses Prinzip der Konkurrenz, der Ausgrenzung durchbrochen wird, wo solidarisches Handeln sichtbar ist, ist erstmal ein Ansatz da. Aber natürlich reicht das nicht aus. Ja? Das ist sowas, was was fehlt, ist eine gesellschaftliche Perspektive der Überwindung der Warenform. Die ist so selbstverständlich in den Köpfen, dass das, was diskutiert wird, im Allgemeinen so läuft, wir wollen Geld reformieren, den Warentausch reformieren und so weiter. Und dann und da stößt es dann an seine Grenzen. Das heißt, es muss natürlich eine starke soziale Bewegung geben, die sich die gesellschaftlichen Ressourcen aneignet und transformiert, anders organisiert. Nur die Art und Weise ist eine andere, ob ich danach frage, wie ich den Staatsapparat übernehme und ihn danach abschaffe, wie es im traditionellen Marxismus und Leninismus der Fall ist, oder ob die Frage sich von vornherein stellt, die Aufhebung des Staates in der sozialen Bewegung, also die Rücknahme des Staates in die Gesellschaft. Das ist eine andere Ausrichtung. Wo Arbeitszeitverkürzungen erkämpft werden können, da ist das richtig, wo Lohnerhöhung oder Erhöhung von Sozialleistungen erkämpft werden können. Und das ist ein Ansatzpunkt, es muss auch ein Ansatzpunkt jeder sozialen Bewegung sein. Also sich gegen, Privatisierung des Gesundheitswesens wehren und solche Sachen, das gehört mit dazu. Die Spielräume müssen erweitert werden. Aber die Vorstellung, dass dann die Einzelnen, weil sie mehr Spielräume haben, dann, also was du vorschlägst, ist ja im Grunde auch diese individualistische Strategie, die aber nicht hinhaut, also zu sagen, dann kaufe ich, mache ich über den Markt meine Bedürfnisse gelten. Mein Bedürfnis ist in dem Fall, oder dein Bedürfnis ist in dem Fall, ein T-Shirt zu kaufen, was aus fair gehandelten Produktionen stammt. Ja, ja, oder eben, also was halt das, wirklich so hergestellt wurde, dass es halt kein Chef gibt, sage ich jetzt. Das ist nicht der Ansatzpunkt für eine Veränderung der Gesellschaft. Das ist eher was, also übrigens auch die Growth-Bewegung kritisiert zu Recht zu sagen, das ist quasi so ein grüner Konsum, der mir das Gewissen frei macht, damit ich dann anderswo umso rücksichtsloser konsumieren kann. Das unterstelle ich jetzt nicht jedem Einzelnen, aber als gesellschaftliche Strategie. Gibt es schon eine große soziale Bewegung, die soziale Revolution vorantreibt oder nicht? Nee, ein Bedürfnis nach Emanzipation, was nicht tot zu kriegen ist. Und das drückt sich in den unterschiedlichsten Formen aus. Ja? Also manchmal auch sehr tragisch. Also dass ich sogenannte arabische Frühling, auch da hat sich was ausgedrückt nach Emanzipation und ist in einer extrem tragischen Art und Weise geendet. Überall da, wo gegen Herrschaft aufgestanden wird, unterschiedlicherweise drückt sich das aus. Also insofern sind immer Bewegungen da, wo erstmal dieses Bedürfnis nach Emanzipation in eine Form annimmt. Was aktuell fehlt, ist tatsächlich eine Perspektive der gesellschaftlichen Transformation. Die ist verloren gegangen. Es gab mal eine, das war die traditionelle linke Perspektive der Übernahme des Staates, der auch wenn man es dann vielleicht später Republik genannt hat, aber letztlich lief es immer darauf hinaus, den Staatsapparat zu erobern und mit dem Staat die Gesellschaft anders zu regulieren. Eine andere Form von Herrschaft durchzusetzen, aber verbunden mit einer Vorstellung von Emanzipation. Also ich will dieses Bedürfnis nach Emanzipation, was sich in der traditionellen Linken ausgedrückt hat, das will ich nicht schlecht reden. Es sollte die Gesellschaft radikal verändert werden, auch wenn es in Vorstellungen letztlich gekleidet war, die eine andere Form von Herrschaft dann letztlich durchgesetzt haben, da wo sich durchsetzen konnte, Parteienherrschaft, staatliche Regulierung oder staatliche Herrschaft. Diese Perspektive war das Verbindende. Gut, es gab verschiedene Strömungen, es gab noch eine anarchistische Perspektive, aber es gab Perspektiven und eine solche Perspektive fehlt heute. Es fehlt etwas Verbindendes. Und das finde ich, das ist, denke ich, der ganz zentral, diese Perspektive wieder überhaupt denkbar zu machen. Eine Perspektive einer ganz anderen Gesellschaft, da insistiere ich drauf, eine Gesellschaft jenseits der Warenproduktion sein muss. Das ist heute fast undenkbar und ich finde es heute eben auch wichtig, erstmal auf der Ebene des Diskurses, nicht nur auf der Ebene des Diskurses, aber auch auf der Ebene, ganz zentral auf der Ebene des Diskurses, so etwas wieder überhaupt einzubringen, damit so eine Perspektive sich herstellen kann. Und diese Perspektive konkret, wie die aussehen soll, Das ist etwas, was das können und sollen sich keine Intellektuellen ausdenken, sondern das ist etwas, was in der Auseinandersetzung in sozialen Bewegungen, die sich aber an so einer grundsätzlichen Perspektive orientieren, dann entwickelt werden muss. Also insofern, es ist nichts da, wo ich sagen könnte, da ist eine Bewegung oder diese und jene und die kann man benennen, sondern das Bedürfnis als solches drückt sich in Emanzipationsbewegungen in verschiedener Weise aus. Und das ist eine Befreiung von Herrschaft in unterschiedlichster Art und Weise. Der Kapitalismus ist ein umfassendes Herrschaftssystem. Ja, also insofern gibt es sehr verschiedene Punkte, an denen angesetzt werden kann.